die Campus Radio Kiel WG. Heute Smarties? Ey Leute, ich habe uns jetzt so ein Smart Home eingerichtet. Du hast was? Smarties? Smart Home. Was ist das? Mann, wir haben jetzt hier so einen kleinen Lautsprecher und wenn ich jetzt sage, Computer, mach mein Licht an, dann geht bei mir im Zimmer das Licht an. Und was bringt das jetzt? Na, das kann ich dann auch von unterwegs machen. Wieso solltest du denn von unterwegs das Licht in deinem Zimmer anmachen wollen? Och Mann, das war doch nur so ein Beispiel. Kathi, sag du doch auch mal was dazu. Was kann das Ding denn sonst noch außer Licht an- und ausmachen? Eigentlich alles, man muss halt nur die entsprechenden Geräte dafür haben. Computer, koch mir einen Kaffee? Oh nein, wir haben doch keine Kaffeemaschine, die sowas kann. Computer, spiele Bastis letzte Musiktitel. Wirklich, Alter? Sowas hörst du? Nein, das muss ein Fehler sein. Kathi, ich habe jetzt nur nicht verstanden, wieso kann ich nicht den Lichtschalter nehmen, um sein Licht anzumachen? Das kannst du weiterhin. Oh Mann, Leben mit dieser modernen Technik ist nie einfach.